Sunday. They have no scruples. They're corrupt and immoral. Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Sunday Service. Hier ist wieder mal neue Musik für euch am Start. Gerade eben hörten wir Tom Weck, ein Produzent, Sänger und Tüftler aus London, der schon ziemlich lange dabei ist und mit Luck gerade eben sein, drittes Album veröffentlicht hat. Wie immer, schöne Mischung aus Elektronik und Songwriting und auch manchmal auch ein bisschen Punk-Attitüde. Nicht gerade vielleicht bei dem eben gehörten Track, der hieß Trying to Do Better. Heute in der Sendung gibt es ziemlich lautes Zeugs von White Lung aus Kanada. Dann ist die Pop-Ikone aus England dabei, nämlich Paul Weller. Ich habe BT Hart, auch die kommen aus England, machen schönsten Pop mit ganz viel afrikanischen Einflüssen. Es gibt noch besseren Pop, muss man fast sagen, von den New Tigers. Die kommen aus Norwegen. Ja, nee, aus Finnland kommen sie, so war das, genau. Und außerdem gibt es Musik von den Glass Animals und auch von Little Barry. Das so einige dieser Platten, die heute hier am Laufen werden. Weiter gibt es Musik aus Brasilien mit Toco von dem Album Memoria, der Track Brequebon. Da praia, não penso na saia que eu vejo passar. Batuco o senhor da janela, a chuva me embala, os acordes no frio. Malandro de terno e gravata, sorrindo na praça, bandeira Brasil. Mas já não tem solução. Meu sonho é ver todo mundo cantando samba de breque bom. Seguro choro, canção, cuíca, cavaco, pandeiro, saudade do mar, de você, meu violão. Todo mundo cantando um samba de breque bom. Reiki. Bon, das war Toco und das war natürlich ganz klar brasilianisch-portugiesisch gesungen. Ich mag die Sprache echt total gerne. Ich frage mich, warum ich sie eigentlich nie gelernt habe. Wahrscheinlich, weil es einfach wirklich schwer ist auszusprechen. Obwohl, mit meinem Genuschel habe ich da wahrscheinlich sogar ein paar Vorteile. Toco war das gerade der Song vom Album Memoria. Es geht um seine Gedanken, seine Erinnerungen an Minas Gerais. Das ist der Landstrich, die Region in Brasilien im Nordosten, in dem er aufgewachsen ist, nehme ich zumindest mal an. Und schöne Platte. Wer auf Musik steht, Richtung ein bisschen Samba, ein bisschen Tropicalia, ein bisschen, was man so aus Brasilien kennt, der ist ja auf jeden Fall gut bedient mit auf jeden Fall seichten Sounds. Nicht so The Faint kommen aus den USA und haben immer schon eine Mischung gemacht aus Elektronik-Sounds mit ein bisschen Punk-Ansatz auch dabei. Ihr letztes Album, wie hieß das noch gleich? Doom Abuse, genau, ist schon vor einigen Wochen erschienen. Hier nochmal ein Track davon, Evil Voices. Evil Voices. Das waren The Faint. Die Band kommt übrigens aus Omaha, Nebraska. Und auch Connor Oberst, kennt ihr alle von Bright Eyes, war mal zeitweise Mitglied dieser Band. Das schon eine Weile her. Inzwischen natürlich mit anderer Besetzung. Und Doom Abuse, das neueste Album dieser Band. Im Sound sind sie sich in den letzten 15 Jahren eigentlich ziemlich treu geblieben. Finde ich gut, dass sie sich da keinen Trends anpassen, sondern ihren ganz eigenen Schuh durchziehen. G. Riso ist eine nigerianisch-amerikanische Sängerin, die aus New York kommt, inzwischen aber in Wien ihre Zelt aufgeschlagen hat und mit einer Band zusammen eine EP veröffentlicht. Active Methods heißt diese. Sie hat schon zusammengearbeitet mit Produzenten wie Patrick Pulsinger oder auch In Flagranti und entsprechend elektronisch klingt dieser Spaß dann hier auch. Hier kommt der Track It's Happening. Hypnotic, static chemistry, slipping and sliding off my feet, baby. Are you getting me? I'ma let it marinate till it's finery. Drunk on funk undoubtedly. Now we're getting real wet like PCP. Magic in his hands like Billy B. Cooking hot wax and stroking these keys. Hypnotic, static chemistry. Slipping and sliding off my feet. Baby, are you getting me? I'ma let it marinate till it's finery. Drunk on funk undoubtedly. And now we're getting real wet like PCP. It's happening, what's happening? It's happening, what's happening? It's happening, what's happening? Oh, you may be live. It's happening, what's happening? It's happening, what's happening? It's happening, what's happening? Oh, you may be live. It's happening, what's happening? It's happening, what's happening? It's happening, what's happening? Oh, you may be live. It's happening, what's happening? It's happening, what's happening? It's happening, what's happening? Oh, you may be live. You may be live. You may be live. You may be live. It's happening mit ziemlich coolen Synthie-Hooks, die aber leider geklaut wurden, nämlich bei Jimmy Edgars Track Hot Raw Sex. Wenn ihr die mal hört, das ist auf jeden Fall eine Leihgabe, was die Synthies angeht. Ansonsten auf dieser EP Active Methods von G. Rice, so vier Tracks drauf, alle im ähnlichen Strickmuster gemacht und auf jeden Fall zum Anfeuern der Party, wenn es elektronisch sein soll, bestens geeignet. How to Dress Well ist die Band von Tom Krell, der ist Amerikaner und veröffentlicht nächste Woche sein neuestes Album. What Is This Heart heißt dieses. Daraus schon mal hier für euch der Track Repeat Pleasure. Above that line. Now that I've known you, the truth could never come without your smile. But life should have warned you, living on is a limit left behind. And in innocence I had wanted our love this to never subside. I never wanna miss a moment of life that you need. Kiss us down to the night. And now I know. Oh, if you wanna kiss, you want it more, baby. But once you gotta choose something, even if you're holding on for something unchanging. Yeah, once you gotta choose something. Oh, if you wanna kiss, you want it more, baby. But once you gotta choose something, even if you're holding on for something. Kiss, I was thrown to the night. And now I know. Even when we get what we wanted, these hearts, baby, will never stop longing. Pleasure repeats on the night. Even broken, my heart will go on. Oh, if you want to kiss, you want it more, baby. Once you gotta choose something. Something else. Oh, if you wanna kiss, you wanna hold, baby. der Sänger von How to Dress Well kann seine Stimme ja in ungeahnte Höhen emporklettern lassen. Hätte ich gar nicht von ihm erwartet. Das war der Track Repeat Pleasure vom demnächst erscheinenden Album. Und das da heißt What Is This Heart? Aus England kommen die Young Knives, haben schon vor kurzem eine neue Platte veröffentlicht. Sick Octave heißt dieses Werk. Und wir hören mal rein. We Could Be Blood. Hier kommen die Young Knives. Standing in the dark, hiding my face. I know you can't see me, but I catch your gaze. My God, it's you when you're leaning towards me, but you look right through. Cut from the same cloth. We could be blood. And this is how it starts. And this is how it starts. It's the end and the beginning of what is and what is not. Move a little closer now, a little closer now, a little closer still. Can you hear me? Can you hear me? Can you hear? Can you hear me? Can you hear me? Can you hear? We could be bound together. We could be cut from the Ihr den Sunday Service und das gerade eben waren die großartigen Little Barry von ihrem Album Shadow, der Track Sworn In. Und dieses Album ist so großartig, es ist hier Album der Woche bei dieser Ausgabe. Little Barry kommen aus England, wurden gegründet in Nottinghamshire, inzwischen ist die Band aber seit Jahren in London ansässig. Es gab einige Bandmitgliederwechsel, konstant ist auf jeden Fall Barry Cadogan natürlich dann auch mit Little Barry, der Namensgeber dieser Band. Und ich kann mich noch genau erinnern, 2005 erschien das Debütalbum von Little Barry, We Are Little Barry, betitelt. Auch damals gab es schon ziemlich viele 60s-Anleihen. Nicht so schrammelig, nicht so psychedelisch, sondern eher, sage ich mal, mit einer gewissen Prise Pop versehen. Auch damals schon eine ganz, ganz tolle Platte. Und ich bin erstaunt, dass diese Band eigentlich eine umgekehrte Evolution gegangen ist. Evolution für mich bedeutet, dass bei Musik, dass Bands irgendwie eigentlich immer radiotauglicher werden mit ein bisschen Erfolg, weil sie sich den Massen anbieten wollen. Bei Little Barry ist es genau andersrum. Die wurden von Platte zu Platte eigentlich mehr krachiger und ein bisschen differenzierter Richtung. Wir wollen nochmal ein bisschen wilder und lauter und krachiger werden. Und finde ich eigentlich sehr schön. Deshalb auch eine großartige Platte mit großartigen Songs drauf. Hier kommt der nächste, The Select von Little Barry. Twist the key. waren Little Barry mit ihrem Track D-Select. Schon ein bisschen so der Hit auf dieser Platte. Zumindest einer der poppigsten Songs. Neben Pop Appeal gibt es auf dem Album auch natürlich ganz viel Garage Rock drauf. Rockabilly, Psychedelic, ein bisschen Surf und ja, tolle Platte hier. Shadow von Little Barry, das vierte Album der Band aus London, wurde produziert von Edwin Collins. Dass der nach seinem Schlaganfall wieder so groß im Geschäft ist, finde ich großartig. Ich meine, ihr wisst alle vielleicht von seiner Geschichte. Er war relativ lange weg vom Fenster und hat dann auch wieder selbst Platten aufgenommen, war auf Tour und ist auch wieder als Produzent aktiv und hat der Band hier wirklich so zum letzten Schliff verholfen, obwohl der letzte Schliff eigentlich gar nicht richtig vorhanden ist. Das klingt eigentlich alles und sieht aus wie ein ungeschliffener Rohdiamant, um das mal so auszudrücken. Und deshalb auch hier Album der Woche, Little Barry mit Shadow, das vierte Album, falls ich es nicht gerade schon gesagt haben sollte. Und für mich jetzt hier der absolute Highlight dieses Werkes, Eyes Were Young. Das waren Little Barry mit ihrem Track Eyes Were Young. Das neueste Album Shadow, wie gesagt, ihr Album der Woche beim Sunday Service, produziert von Edwin Collins. Und Little Barry waren auch auf den letzten Edwin Collins Alben immer so die Backing Band für ihn, die ihn also im Studio unterstützt hat. Und ja, man reicht sich also die Hände. Das ist ein bisschen wie Nachbarschaftsunterstützung, finde ich eigentlich ganz nett gemacht, das Ganze. Ganz sympathisch. Mehr zum Album der Woche gibt es wie immer auf der Homepage unter sundayservice.de. Die Homepage war einige Wochen, Monate lang, muss ich sagen, nicht mehr aktiv. Das kam deshalb, weil auf einmal das alles nicht mehr funktionierte. Das System war einfach nicht mehr ansprechbar, dieses Redaktionssystem, mit dem ich gearbeitet habe. Das war auch schon relativ alt. 2008 ging es los mit der Homepage, glaube ich zumindest. Das ist ja schon so einige Zeit. Da vergeht im Internetzeitalter, gehen da mal eine Generation ins Land. Und die Technik war schon so veraltet, Sicherheitsstandards etc. überhaupt nicht mehr vorhanden. Auf einigen Browsern lief das gar nicht mehr und jetzt war, wie gesagt, wirklich total das Licht aus. Und jetzt gibt es auch eine neue Homepage vom Sunday Service mit vielen neuen bunten Geschichten, ein bisschen grafisch netter aufbereitet und auch Inhalte ein bisschen mehr. Und auch dort könnt ihr die Sendung als Podcast nachhören und so weiter und so fort. Also guckt euch das gerne mal an, sundayservice.de, für alle, die noch mehr Musik hier hören möchten vom Sunday Service. Weiter geht's mit Musik aus Polen, mit Jazz von der Band Skalpell, der Track Salval Danio. Jazzmusik hat in Polen ja eine ziemlich große Tradition. Skalpell knüpfen dort an mit ein bisschen neueren Sounds vielleicht auch. Von ihrer EP, die Simple heißt, mit 5 Tracks drauf, gab es Salvadanio zu hören. So heißt dieser Track hier gerade. Von Skalpell aus Polen, aus Australien, die nächste Band. Movement heißen sie und werden gerade so ein bisschen durchs Internetdorf gejagt mit großen Berichten und tollen Rezensionen bei Hype Machine zum Beispiel, auch bei Pitchfork, und da will auch der Sunday Service nicht zurückstehen. Hier kommen Movement mit ihrem Track Like Lust. Lust, ein Track von Movement. Warum dort jetzt sozusagen der Hype im Netz so extrem groß ist, kann ich nicht ganz nachvollziehen. Zumindest die Musik ist ja ganz okay, aber jetzt auch nicht so, dass ich sagen würde, wow, muss man gehört haben. Vielleicht gibt es aber auch ganz tolle Visuals dazu mit einem tollen Video oder sonst irgendwelche anderen Geschichten, die das dann vielleicht wieder ein bisschen übertönen können, was man hier hören konnte. Manchmal ist das Netz ja dann doch nochmal eine andere Baustelle, weil man auch noch visuell was hat und hier im Radio natürlich immer nur der Sound zählt. Aber ja, ich kann auch nicht immer alle Internet-Hypes nachvollziehen, muss ich ehrlich zugeben. Vielleicht bin ich auch schon ein bisschen zu alt dafür. Ja, das Generationsproblem. Auch hier beim Sunday Service manchmal nicht zu überhören, glaube ich. Nico Schwind ist ein Produzent und DJ, der in Berlin ansässig ist und der mit Grippin' World eine schöne Platte gemacht hat zwischen Pop und Elektronik Tendel, die mich manchmal so ein bisschen an die 80er, an Ra Band erinnert. Und bei diesem Track hier, Perfect Fit, so ein bisschen so der Pop-Song, der Albums gibt es wundervollen, warmen Gesang von Heartbeats. Die wurden hier ins Studio eingeladen bei einigen Tracks. Dazu ein Gitarrenloop und eine knarzende synthetische Basslinie. Nico Schwind mit Perfect Fit. We were the perfect fit.